Gangsterismo. Die Mafia in den Vereinigten Staaten wurde von sizilianischen Einwanderern des ausgehenden 19. Jahrhunderts gegründet. In den Großstädten nahm man auch Ganoven aus Kalabrien und Neapel in die Organisation auf, die bald zu einer italo-amerikanischen Gang wurde. Seit dieser Zeit pendeln Ehrenmänner schmuggelnd, investierend und mordend zwischen Amerika und Italien hin und her, um sich anschließend dem Gesetz oder ihren Mafiafeinden zu entziehen. Am 6. April 1950 wurden in Kansas City der Wettbaron und Königsmacher der Demokraten Charles Binaggio sowie sein Geldeintreiber Charles Gargotta alias Mad Dog in einem Clubhaus der Demokraten erschossen. Auf dem Kapitolshügel verursachte der Fall einen Aufschrei der Entrüstung, der den letzten Widerstand gegen einen von Senator Estes Kefauver geforderten Untersuchungsausschuss zu den Verbrechen der Mafia erlahmen ließ. Die sogenannten Kefauver-Hearings wurden im darauffolgenden Jahr in 14 Städten der Vereinigten Staaten abgehalten. Potentaten der Unterwelt wie Meyer Lansky und Frank Costello wurden vor den Senator geschleift. Kefauver bestand darauf, dass ihre Zeugenaussagen im Fernsehen übertragen wurden, vor bis zu 17 Millionen Zuschauern. In Italien berichtete die kommunistische Presse mit unverhohlener Schadenfreude über das betrügerische Einvernehmen zwischen Politik und organisiertem Verbrechen, das von Kefauver aufgedeckt worden war. »Aufmarsch der Helden der amerikanischen Demokratie«, lautete eine ironische Schlagzeile. Während der Feind vor aller Welt seine schmutzige Wäsche wusch, wurde in Italien überhaupt nicht gewaschen. Hier waren die Jahre zwischen 1943 und 1950 in weit größerem Umfang als in den USA von Mafiagewalt und dem Einvernehmen zwischen der Politik und dem organisierten Verbrechen geprägt. Doch sowohl im Parlament als auch an den Gerichtshöfen hatte die Linke es in ihrem Kampf gegen die Christdemokraten versäumt, vom Mafia-Thema zu profitieren. Zu Beginn des Jahres 1953 wurden Kefauvers Entdeckungen ins Italienische übersetzt. Sie trugen den Titel »Il Gangsterismo in America« und waren das erste Buch über die Mafia, das seit dem Zweiten Weltkrieg in Italien erschienen war. Kommentatoren auf allen Seiten des politischen Spektrums übergingen mit verlegenem Schweigen Kefauvers Theorie von der Mafia als Weltverschwörung und konzentrierten sich stattdessen auf das, was der Senator über die Vereinigten Staaten zu sagen hatte. Für die meisten Italiener blieb der Gangsterismo eine ausschließlich amerikanische Angelegenheit. Es hätte schon einer spektakulären Neuigkeit bedurft, um dort Erfolg zu haben, wo Kefauver gescheitert war, und Italiens Schweigen zu brechen, eines geisteskranken Killers etwa, oder einer Schönheit aus dem Gangstermilieu, oder einer Invasion Kalabriens durch Außerirdische. 1955 geschah all dies auf einmal.